Wenn ihr glaubet und bekennet, dass das Vaterland ein glorreiches, freies, unvergängliches Deutschland sein soll, wenn ihr glaubet und bekennet, dass die Deutschen immer fromme, freie, tapfere und gerechte Männer sein sollen, so wird der Glaube die neue Zeit gebären und unsere Enkel und Urenkel werden diejenigen als ihre Retter und Erhalter segnen, welche auch in den dunkelsten Tagen nicht verzweifelt haben, dass eine deutsche Morgenröte wieder aufgehen würde. Und wir haben nun die Morgenröte gesehen und wollten in den Nebeln der Frühe verzweifeln, dass die Sonne nicht durchdringen werde. Ernst Moritz Arndt.